Genosse Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea und Oberbefehlshaber der koreanischen Volksarmee, besuchte aus Anlass des 22. Todestages des Präsidenten Kim Il-sung den Sonnenpalast Kumsusan. Dabei waren zugegen auch die stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralkomitees der Partei der Arbeit Koreas. Kim Jong-un betrat mit ihnen die Halle, wo die Statuen der Generalissimus Kim Il-sung und Kim Jong-il stehen. An beiden Seiten der Statuen standen die Parteifahnen und die Staatsflaggen der TVRK und war die Erdinformation der Land-, See-, Luft- und Luftabwehrstreitkräfte der koreanischen Volksarmee und der Roten Arbeiter- und Bauernwehr angetreten. Beim Blick auf die Statuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il erstattete der Kommandeur der Erdinformation einen Empfangsbericht. An den Statuen wurde ein Blumenkorb im Namen vom Genossen Kim Jong-un niedergelegt. Zusammen mit anderen Besuchern verbeugte sich Kim Jong-un vor den Statuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il. Kim Jong-un trat in die Halle für ewige Seligkeit ein, wo der Generalissimus Kim Il-sung mit dem Antlitz zu seinen Lebzeiten abgebahrt ist. Mit seinen Begleitern erwies Kim Jong-un herzlich dem Präsidenten Kim Il-sung Hochachtung und verbeugte sich vor ihm.